Als Meister der Apokalypse wird László Krosznahorkai als Autor international gefeiert. Jetzt hat er den Literaturnobelpreis bekommen. Hören Sie ein Porträt des ungarischen Schriftstellers aus dem Jahr 2023. You've had it. Ashley whispered as Mitsur started pouring. Don't think I feel sorry for you. You can defend yourself if you like, if you think you can, but it won't do any good. Es ist aus mit dir, flüsterte Eschtike, und die Katze begann freundschaftlich zu schnurren. Glaub nur nicht, dass ich dich bedauern werde. Werde ich ruhig, wenn du kannst, aber es wird dir nichts nützen. Das Tier schöpfte keinen Verdacht und versuchte erst zu entkommen, als Eschtike sich mit ihm auf den Boden warf und sich wie wild von einer Ecke in die andere wälzte, hin und her. Schon sah sie sich der Katze die erschrocken, funkelnden und glitzernden Augen ausstechen, ihr mit einem festen Griff die Vorderbeine ausreißen oder sie einfach mit einer Schnur an den Krampen aufhängen. Lauter ziellose Leben auf dem Weg in den Untergang. Der ungarische Schriftsteller László Krosznahorkai. Ein Feature von Thomas David. Zurzeit haben sie mich in Berlin gefunden. Das heißt nicht, dass ich zu Berlin gehöre. Ich gehöre zu dem nächsten Moment. Nächste Stunde, nächste Woche, Monate vielleicht. Aber wohin ich gehe, das hängt absolut von dem Zufall. Von dem Zufall. Und dieser Zufall ist nicht nur ein praktischer Begriff für mich, sondern ein sehr reicher Begriff. Eine echte Potentialität, wenn man so fein sagen wollte. Anfang Februar 2018 saß László Krosznahorkai im Provisorium seiner aufgeräumten Berliner Wohnung und erzählte von seiner Unrast in einer kalten, trostlosen Welt. Wäre nicht so fein, dann würde ich sagen, ich bin immer sehr neugierig und absolut geöffnet. Von der 0-Stunde bis 24. Stunde, wie eine gute Laden. Und ich bin nicht nur geöffnet, sondern auch ausgeliefert von gewissen Impulsen. Er trug dunkle Kleidung. Er hatte eine hohe Stirn, weißes, im Nacken bis über den Hemdkragen zurückfallendes Haar, einen weißen, kurzgeschnittenen Bart. 2018 war der in der ungarischen Provinzstadt Gyulor geborene Schriftsteller 64 Jahre alt. Seit Sommer 2017 besaß er neben dem ungarischen auch einen deutschen Pass. Und diese Impulse von einem Menschen, von einem Gesicht, von einer Nachricht, von einem Geschehen ist wirklich entscheidend für mich, wohin ich eigentlich weitertreten muss. Und das determiniert meine Bewegung. Und am Ende eines solchen Ereignisses mein Aufenthalt. Natürlich, Berlin ist ein Extremplatz in meinem Leben, weil ich kehre wieder und wieder zurück nach Berlin. Seit 87, als ich das erste Mal in Berlin gewesen war. Und es gibt einige solche Orte in der Welt, wohin ich wieder und wieder zurückkehre, aber nicht so oft und nicht so permanent regelmäßig wie Berlin. Vor ihm stand ein kleiner Tisch. Darauf eine Wasserkaraffe und zwei Gläser. Eine kleine Schale mit Wasabi-Nüssen. Neben der Tür ein Haifi-Turm. In einer Ecke des Zimmers eine Liege. Darauf lag eine sorgfältig gefaltete Decke. An der Wand eine asiatische Kalligraphie. Vielleicht ein Souvenir aus Japan oder China. Wohin es den in zweiter Ehe mit einer Sinologin verheirateten Krosno-Horkai seit dem Fall der Mauer fast ebenso beständig zog wie nach Berlin. Ich sagte mir tausendmal, als ich Berlin verließ, nie mehr zurück nach Berlin. Ich muss hier weg, denn das ist nicht der Ort, an dem man sein kann und an dem es sich zu bleiben lohnt. Natürlich kam ich immer wieder nach Berlin und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig heutzutage mit diesem sehr kraftvollen Satz, das nie wieder. Denn das ist der Ort, den man wegen seines unerträglichen, nicht auszuhaltenden, kalten, traurigen, öden und tödlichen Gewichts fliehen muss. Den Koffer nehmen, vor allem den Koffer. Zwei Koffer sind gerade genug. Ich weiß nicht, es gibt keine Magic oder etwas in Berlin. Das ist nur ein gewisser undurchschaubar dieser Stadt, was mich wahrscheinlich wieder und wieder zwingt, zurückzukehren. Unter der Kalligraphie stand ein schwarzes E-Piano. Ein undurchschaubar für einen Mann, der aus einer sehr kleinen Stadt stammt und kommt, der das auch nicht sich vorstellen konnte, dass einmal Budapest erreichen kann. Und dann zu den Schustern rennen, zum Besohlen, Besohlen und wieder nur Besohlen. Den Schnürstiefel braucht es. Ein paar Schnürstiefel, die auf jeden Fall. Ein paar gute Schnürstiefel und zwei Koffer sind genug. Damit können wir schon aufbrechen, insofern wir wissen. Denn das ist das Erste, wo genau der Ort ist, an dem wir uns gerade befinden. Weil mein Heimatsort in Ungarn war wirklich eine Kleinstadt. Sehr oft passierte damals, als ich ein 12, 14, 15-jähriger Junge war, dass ich nach einem Spaziergang in der Nacht allein zu einem Bahnhof ging und zu sehen die Gleise, diese Perspektive. Das war wie ein Zeichen, das ist die Richtung in die Welt, weil diese Kleinstadt bedeutete für mich wirklich ein Ende des Welt. Seine Bibliothek und die Sammlung seiner Musikinstrumente, darunter ein indisches Handharmonium, wie Allen Ginsberg es gespielt hatte, auf dessen Anregung Krosno-Horkai in den 90er Jahren in New York mit Patti Smith, David Byrne und Philip Glass musizierte, befanden sich in seinem Haus im Dorf Pilisent-Laszlo, nördlich von Budapest, in den Wäldern der Pilisberge. Es braucht also eine Fähigkeit, ein vollkommen praktisches Wissen, nicht irgendein Richtgefühl oder so ein sich tief im Herzen verbergendes nebulöses Etwas, um zu bestimmen, wo wir uns gerade befinden. Demgemäß wird dann die richtige Richtung wählen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Im Namen der Deutschen Bahn begrüße ich alle zugestiegenen Fahrgäste. Wir machen Sie die nach Budapest. Wir wünschen eine angenehme Reise. An der gegenüberliegenden Wand des Zimmers ein Schreibtisch. Darauf ein Computer. Ein Bücherregal. Ein Poster mit einem Porträt des alten Thelonious Monk. Im Februar 2018 arbeitete Laszlo Krasznahorkai an seinem Roman Herrscht 07769. Darin malt der von Susan Sontag als Meister der Apokalypse bezeichnete Schriftsteller über einer kleinen, von Neonazis heimgesuchten Stadt in der ostdeutschen Provinz das Menetekel der Vernichtung in den Nachthimmel. Also von diesem Zeitpunkt und von dieser Ansicht zu sehen, Berlin ist natürlich etwas ganz andere Sache. als Budapest. Das war meine erste Begegnung in den 1987, als ich das erste Mal, ich war mehr als 30, als ich das erste Mal in der sogenannten freien Welt leben durfte. Und damals West-Berlin bedeutete für mich einen Schutz. Und neben dieser Undurchschaubarkeit bedeutet Berlin auch bis heute für mich eine solche, irgendeine Dankbarkeit wegen dieser ehemaligen Schutzgefühl. Krosnohorkai saß in einem schwarzen Sessel. Er erzählte von seiner Kindheit in Dulau, wo er als Sohn eines Juristen in bürgerlichen Verhältnissen aufwuchs. Und zwar in einem besonders unerträglichen, nicht auszuhaltenden, kalten, traurigen, öden und tödlichen Schnittpunkt, von dem man weg muss. Denn das ist nicht der Ort, an dem man imstande ist, sein zu können und bleiben zu können. Er erzählte von seinen in Kneipen und Nachtzügen verbrachten Wanderjahren, in denen Krosnohorkai das Milieu seiner bürgerlichen Herkunft hinter sich ließ und mit dem Schreiben begann. Er erzählte. Er erzählte von der Arbeit als Kulturhausdirektor in einer Roma-Kolonie, der Arbeit unter Tage in einem Bergwerk. Er erzählte von dem Jurastudium in Szeged und der Hungaristik in Budapest. Von der Arbeit an Satans Tango, seinem 1985 erschienenen Debütroman. Von den Streifzügen durch die herabgewirtschafteten Dörfer des spätkommunistischen Ungarn, die er darin beschreibt. Vom DAAD-Stipendium des Berliner Künstlerprogramms, mit dem Krosnohorkai 1987 erstmals in den Westen reiste. Laszlo Krosnohorkai erzählte von dem tiefen Verlangen, nicht einfach nur so weit weg wie möglich von der augenblicklichen Lage zu gelangen, sondern gleichzeitig auch an den verheißungsvollsten Ort, an dem der Mensch zur Ruhe kommen kann. Denn darum geht es. Um Ruhe, die sucht dieser Mensch in jener ersehnten Ferne. Da ich in der Welt oder in diesem Globus lebe, ich bin der gleiche Junge, nur in meinem Alter, der einmal träumte davon, dass in seinem Leben Budapest erreichbar ist. Und jetzt bin ich von Amerika bis Japan und von Nord bis Süd überall. Das ist wahr. Wie kann man das ertragen? Ruhe. Ruhe als Antwort auf eine unsagbar beklemmende, schmerzende, wahnsinnige Unruhe, die ihn erfasst, so oft er an seine augenblickliche Lage denkt. An den Ausgangspunkt, an dieses unendlich fremde Land, wo er sich jetzt befindet und von wo er weg muss, weil alles hier unerträglich ist. Was hier ertragen muss, das ist keine Fähigkeit, das ist ein Verlust von einer Fähigkeit, irgendwo zu Hause zu sein. Also dazu braucht man eine Heimatlosigkeit zu ertragen. Ladies and gentlemen, there isn't a dining car on our train. We apologize and thank you for understanding. Und ich bin natürlich seit lange in diesem Zustand, dass ich eigentlich wirklich nirgendwo als zu Hause mich fühlen kann. Aber jetzt, das ist mein natürlicher Zustand. Das erlaubt mir vielleicht viel mehr aus dem Leben, verschiedene Welten zu verstehen. Aber einige Sachen kann ich nie verstehen. Eben das, wie kann man eigentlich zu Hause zu sein. Ich sehe die Leute in Berlin, in New York, in Kyoto, in Peking und ich bewundere diese natürliche Fähigkeit, dass sie ohne etwas sich als zu Hause fühlen können. Das ist das Einzige, was ich nicht verstehen kann. Und das ist schwierig natürlich. Das ist eine Last auf meine Schulter. Ich weiß gar nicht mehr das Jahr. Es war in Paris, war ein Abendessen bei Rebecca Horn in ihrem Atelier in Paris. Und ich war ziemlich erkältet und alle haben Abstand gehalten, bis auf Laszlo. Max Neumann, der 1949 in Saarbrücken geborene Maler, ist ein langjähriger Freund des Schriftstellers. Und wir haben gleich geredet und also ich habe ihn sofort gemocht. Und wir haben festgestellt, wir haben gemeinsame Freunde und haben uns dann verabredet für Berlin. Er hatte damals dieses DAD-Stipendium und wohnte in Berlin. It was a great initiation in the university when I read his masterpieces Chat and Tango and the Melancholy of Resistant. Ich erlebte eine großartige Initialzündung, als ich an der Universität seine Meisterwerke Satans Tango und Melancholie des Widerstands las. Janosch Segge, seit 2011 Krasznohorkai's Lektor im Budapester Verlag Mogwete. Ich schrieb dann eine meiner ersten Rezensionen über sein Buch Im Norden ein Berg, im Süden ein See, im Westen Wege, im Osten ein Fluss. Als 2008 der Erzählungsband Sayobo auf Erden erschien, traf ich Krasznohorkai zum Interview im Café des Budapester Hotels Astoria. Ich habe mir dann was besorgt und war sofort fasziniert. Und dann natürlich die Filme von Bélatar. Er hat uns mal eine Vorführung gemacht von diesem 6,5-Stunden-Film Satans Tango und war absolut fasziniert. So in 2011, because we know each other some years from the interview. Weil wir uns durch das Interview und die Rezensionen kannten, war ich sehr glücklich, als ich 2011 die Chance bekam, im Verlag mit ihm zusammenzuarbeiten. Krasznohorkais Bücher sind unglaublich komplexe Strukturen. Jedes ein episches Perpetuum mobile. Das ist die Haltung, die Sprache, der Erzählfluss, der Rhythmus. Dieses nicht atemlose, aber punkt- und kommalose, das aber nicht in eine Litanei wird. Ne vádolj engem ilyesmivel, nem vagyok ilyen ember. Én tényleg meg fogom adni a pénzedet, hidd el nekem. Mindent meg fogok tenni azért, hogy megadjam. Hát most hogy... In seinem Kopf bildet alles eine Einheit. Er hat mir das mal so erklärt, es gab für ihn eine Zeit, wo er nichts hatte, wo er schreiben konnte. Und er ist durch die Straßen gelaufen und hat memoriert. And in his head everything is in one piece. Und hat für sich in seiner Innenstimme gesprochen. Und er sagt, also wenn man für sich spricht, da gibt es keine Interpunktion. Das ist dann einfach ein Sprachfluss. Und das alles, also diese Form und die Inhaltlichkeit, das hat mich sehr fasziniert. Azt hittem, azt gondoltam, akkor, amikor kölcsönkértem, de rövid időn belül meg fog változni a helyzet. The rhythm, the dynamic. Rhythmus und Dynamik seiner Sätze ähneln einem Tanz. Nicht nur einem Tango wie in Satans Tango, sondern allen möglichen Tänzen. Einem Danse macabre. Sometimes this sentence or part sentence is very slowly. Manchmal kann der Satz oder vielmehr der Teil eines Satzes sehr langsam sein. And sometimes he can go very fast and very. Manchmal ist er sehr schnell und kann auf einer einzigen Seite Zeiten und Orte wechseln. Time and a lot of place. It's a good metaphor to ride the train. I think this. Eine Zugfahrt. Das ist eine gute Metapher für den rhythmischen, dahingleitenden Fluss seiner Prosa. Baron Wenkheims Rückkehr zum Beispiel ist ein großartiger Roman über eine Zugreise. Oder die chinesischen Bücher, Der Gefangene von Urga. Wir könnten eine ganze Anthologie über Krasznohorkais Zugfahrten herausgeben. Und vielleicht war seine Zugfahrt von Gyula nach Budapest die Urerfahrung. Er werde nie mehr der sein, der er davor gewesen sei. Denn er hätte nie gedacht, dass die Welt unter der Gefahr einer solch furchterregenden Tatsache derart dem jederzeitigen Untergang ausgesetzt sei. Aber nicht nur dem Untergang. Schon ganz am Anfang habe es ihn entsetzt, sagte er. Nämlich, wenn alles jetzt vor dem Untergang dermaßen auf Messerschneide steht, muss genauso auf Messerschneide die Situation auch dann gestanden haben, als wir entstanden sind. Ich kann mich nicht mehr darüber freuen, wenn ich zum Himmel aufblicke. Mich packt nur das Entsetzen, weil ich das ganze Universum als dermaßen schutzlos empfinde. Aber als dermaßen schutzlos. An der Last dieser Bürde gab es nichts abzunehmen. Konnte es auch gar nicht geben. Es gab nur etwas zu tun, um das Schlimmste zu verhindern. Das sehr wohl eintreten konnte. Und weil es eintreten konnte, würde es, das stand für ihn außer Frage, mit großer Wahrscheinlichkeit auch eintreten. Genau so, ohne Erklärung, wie es auch zur Zeit des Urknalls passiert war. Wenn ich das erste Mal endlich Budapest erreichte, das war noch immer voll mit Geheimnissen. Ich hatte für eine Weile dieses ideale Bild über Budapest, weil das war die erste Großstadt in meinem Leben mit vielen romantischen Seiten für einen jungen Mann. Das war immer ein merkwürdiges Gefühl, nach einigen Tagen hier zu verbringen und dann zurückgehen zu meiner Kleinstadt. Ich fühlte mich für einige Tage lang als jemand, der Budapest gesehen hatte. Aber das ist absolut komisch jetzt, ja. Aber wirklich. Und ich konnte darüber mit meinen Freunden diskutieren. Wie war es? Wo war ich? Was habe ich gesehen? Eigentlich, wenn ich irgendwohin gehe, gehe ich nicht irgendwohin, sondern ich verlasse. Im September 2022 spaziert Laszlo Krasznahorkai durch Budapest. Alles war sehr grau. In Ostberlin alles war sehr braun. Budapest war grau und voll mit Wunden von der 56er Aufstand. Sehr viele solche Häuser konnte man sehen, wo Spuren, also Bullet sehbar waren. Jetzt nicht mehr natürlich. Und also die Fassade sind zum Beispiel hier in der Mesterstraße versteckt ein bisschen, was in der Hinterhof die Atmosphäre ist. Er beobachtet die Menschen. Er betrachtet die Fassaden der Häuser in den gentrifizierten Straßen. Restaurierung, Restaurierung, Restaurierung, überall. Aber langsam erreichen wir Gentrifizierung. Das ist absolut nichts für Sie, aber für uns das ist sehr merkwürdig. Weil hier lebt eine Romas-Familie, meistens auf der Straße. Und gehen wir durch, ja. Das ist eine Sekunde oder ein Moment. Als ich das sage, für mich nicht laut in mir, dass, okay, das war's hier. Also ich muss weitergehen, weil hier ist unerträglich. An einem anderen Tag im September sitzt er in der unweit des linken Donauufers gelegenen Wohnung eines Freundes und spricht über seine Heimatlosigkeit und die erdrückende Last einer existenziellen Einsamkeit. Seine Wohnung in Berlin hatte er vor 4 Jahren aufgegeben. Aber 2018, eigentlich in Berlin, verliere ich alles. Plötzlich fühlte ich mich unheimlich allein in meiner Berlin, in meiner Stadt. Irgendwo in der Mitte, wo ich am Ende lebte, plötzlich war alles fremd, bekannt, aber fremd, für mich fremd. Also machte für mich fast einen physikalischen Schmerz, in meiner Stadt mich so allein zu fühlen. Also es war so, dass es immer Schwierigkeiten gab, also mit Wohnungen. Ich konnte ihm auch mal eine Wohnung vermitteln und das ging dann irgendwie nicht mehr. Und dann wieder was suchen und auch gleichzeitig eine Arbeit für seine Frau Dorka zu finden. Und es war für Laszlo, glaube ich, eine sehr unruhige Zeit, also mit wenig Rückzugsmöglichkeiten. He's a very lonely person, and maybe when he was younger. Er ist ein sehr einsamer Mensch. Als er jünger war, hatte er Verbindungen zur ungarischen Avantgarde. Aber später fühlte er sich sehr einsam. Und jetzt, als wir im Juni in Triest besucht haben, strahlt er auch was anderes aus, eine Zufriedenheit, eine Heiterkeit. Und außer Budapest, er hat auch noch eine Möglichkeit, in einer Wohnung in Wien zu wohnen. Triest müssten sie jetzt aufgeben, aus privaten Gründen. Und sie leben jetzt, glaube ich, hauptsächlich in Pilis and Laszlo in Ungarn. He lost his great masters, for example Miklós Mészöly, Imre Kertész. Er verlor seine großen Meister, zum Beispiel Miklós Mészöly und Imre Kertész unter den Ungarn. Allen Ginsberg und 2017 den für ihn sehr wichtigen Schweizer Verleger Egon Amann. So somehow he was very lonely. Ich möchte das nicht mystifizieren. Ich fühlte mich allein, wirklich. Meine alten Freunde lebten entweder nicht mehr in Berlin oder ich konnte meine alten Freundschaften nicht weiterführen. Plötzlich wurde es kalt in der Stadt und ich entschied sofort, okay, das war's. Er sitzt in der Budapester Wohnung eines Freundes an einem schweren Esstisch. Hinter ihm die zum Borarosch-Platz und der vielbefahrenen Ringstraße hinausgehenden Fenster. Auf dem Tisch eine Wasserkaraffe und zwei Gläser. Eine hohe leere Vase. Krasnohorkai trägt eine schwarze Hose, ein hellblau gestreiftes Hemd. Das schwarze Sakko hat er sorgfältig über die Rückenlehne eines Stuhls gehängt. Das erste Mal kam ich zurück nach meinem Holzhaus in der Nähe von Budapest, weil das war genug groß für meine Bücher und solche Dinge. Aber ich dachte natürlich nicht daran, dass ich in Ungarn leben kann. Also besonders nicht 2018. Er sitzt zwischen fremden Möbeln. An den Wänden der Altbauwohnung teils in schwere Rahmen gefasste Bilder in Petersburger Hängung. Teppiche auf dunklem Parkett. Im Nebenzimmer bis zur Decke reichende Bücherregale mit Werken der ungarischen Literatur von den Anfängen bis zu den Büchern des 1919 verstorbenen Dichters Endre Ordi. Die Erstausgaben von Krasznohorkais Büchern. And in the Hungarian literature, he was one of the most important author, and in the canon he has a very. Als einer der wichtigsten Schriftsteller der ungarischen Literatur hat er im Kanon eine bemerkenswerte Position. Andererseits ist er ein Außenseiter, was politische Gründe hat und als Protest gegen die ungarische Regierung und die offizielle ungarische Öffentlichkeit zu verstehen ist. Es ist wirklich so, dass ich verliere einmal in meiner Kindheit mein Gefühl, dass ich hier zu Hause bin, und ich konnte das nie wiederherstellen. Natürlich verlieren etwas, wie dein Vater, der der stärkste Mann und der klügste Mann in der Welt ist. Also dieses Bild zu verlieren, konnte ganz hart zu sein. Und ich bin vielleicht abnormalerweise empfindlich, aber ich kann das nicht aufarbeiten. Wenn ich meine Mutter verliere oder mein Zuhausegefühl verliere, kann ich das nicht wie ein normaler, gesundes Charakter aufarbeiten. Das geht nicht. He's in silence many years now and never give interviews or. Seit vielen Jahren schweigt er und gibt ungarischen Medien keine Interviews. Er ist ein großer Kämpfer für die Demokratie in Ungarn. Deshalb die Frage des Widerstands, die Melancholie des Widerstands, noch heute aktuell ist. Wenn ich etwas verliere, verliere ich das forever, für ewig. In meinem ganzen Leben fand ich eigentlich nirgendwo und nichts. Aber ich verließ alles und überall. Und das ist natürlich eine große Spannung. Und daraus kommt ein Schmerz. Scherz auch. Und aus diesem Scherz kann man nicht sich herausziehen, aber wenigstens eine Form zu finden, das auszudrücken. Vielleicht deswegen mache ich, was ich mache und machte. Sein letzter großer Roman spielt in Deutschland und ist ein äußerst pessimistischer Bericht über Deutschland und Europa. Seit 2018 hat Krosznahorkai in Ungarn die Kurzromane Spadework for a Palace und Chasing Homer veröffentlicht, in denen er tief in die labyrinthischen Gedankengänge seiner Ich-Erzähler vordringt, in ihre Ängste und Visionen, ihren erkenntnisreichen Wahnsinn. Zumindest unterbewusst scheint er dabei auch den verborgenen Spuren seines eigenen Wesens zu folgen. Ich beschäftigte mit mir fast nie. Das letzte Mal, als ich mit mir beschäftigte, passierte das, als ich noch Pubertät war. Und dann musste ich für mich eingestehen, dass so viele Leute viel interessanter sind als ich. In Spadework for a Palace greift Krosznahorkai Motive seines während eines New York-Besuchs entstandenen Melville-Essays The Manhattan Project auf und lässt seinen Ich-Erzähler auf den Spuren des Schöpfers von Moby Dick durch Downtown Manhattan wandern und Melvilles Wissen um die monumentalen Kräfte der Natur nachspüren, der Verbundenheit mit dem Universum. Das ins Auge sehen, dass die Welt aus einem Zufall entstanden sei, und ein Zufall sie auch zurücknehmen könne, was zu verstehen die Wissenschaft einfach nicht klug genug ist. Denn hier müsse man sich, was einfach nicht gehe, dem Ausgangspunkt eines erschreckend unbekannten Prozesses nähern, dessen bis zur Unbegreiflichkeit fürchterlichen Inhalt die Theorie des Urknalls nur benenne, mit einem Namen versehe, aber nichts darüber sagen könne. Meine erste Hälfte meines Werkes war es nicht so klar als später, dass hinter mir fühle ich immer viele, viele solche Charakter, die nicht zu unserer Realität gehören. In seinem kafkaesken, mit starken, beunruhigenden Zeichnungen von Max Neumann versehenen und über einen QR-Code mit Musik des jungen Budapester Jazz-Schlagzeugers Sylvester Miklós verlinkten Kurzroman Chasing Homer erzählt er von einem namenlosen, von einer schicksalhaften, angstgetriebenen Protagonisten, der auf der Flucht vor seinen gesichtslosen Verfolgern scheinbar ziellos von einem Ort an den anderen entkommt. Sehr viele solcher Charaktere existieren, auch jetzt in meinem Background. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also sicher nicht ich wähle einen gewissen Charakter und in einem Buch gebe ich für ihn oder für sie eine Mittel in unserer Realität einen Platz zu finden, sondern auch nicht, dass ein Charakter wäre so interessant oder so aggressiv oder so tragisch, dass ich diesen Charakter auswählen muss. Nein, es funktioniert nicht so. Nur eine absoluter Zufall, worüber ich eben Florian Herrscht schreibe und nicht von Hans-Michael Ehrenfeld. Warum eben Florian? Ich weiß nicht. Aber wenn wir das nicht verstehen oder in Bezug auf die gesamte Erde nicht etwas tun, das wir der Tatsache entgegensetzen können, dann verlieren wir. Und plötzlich merken wir, dass die Scheibe des Mondes auf der Kugel der Sonne eine Delle macht. Und diese Delle, diese dunkle Delle, die wächst und wächst. Und wie sie sich immer mehr vor die Sonne schiebt, dann können wir nur darauf warten, dass die Welt, das Universum, die Ganzheit, das Etwas zu Ende ist. Und auch wir in all dem vernichtet werden. Thank you. Im Zentrum des 2021 erschienenen Romans Herrscht 07769 steht der junge Tumbe Florian Herrscht, der Handlanger eines Neonazis, ein tierisch großer Muskelgigant, wie es im Roman heißt. Dieser großgewachsene Koloss, dieses Kind, das sich schließlich als Janusgesichtiger Engel erweist. Zur Himmelsmusik Johann Sebastian Bachs rächt er auf grausame Weise den Tod zweier von seinem Boss ermordeten Menschen. Und in diesem Moment wird die Luft um uns herum ganz kühl. Wollen wir das? Florian ist besessen von der Idee, dass die Erde bei der Entstehung des Universums aus einem einzigen Fehler hervorgegangen ist, der sich wiederholen und alle Materie vernichten wird. Der Himmel zieht sich zu. Und es wird ganz dunkel. Er ist besessen von der Vorstellung, dass die Welt dem jederzeitigen Untergang ausgesetzt ist. Er schreibt Briefe an Kanzlerin Merkel, um sie vor dem unmittelbar bevorstehenden Ereignis zu warnen. Doch wir müssen nicht auf die Apokalypse warten. Die Wachhunde bellen, der Hase duckt sich erschrocken, das Hirschrudel rennt einfach davon. Wir müssen verstehen, so schrieb Florian Kanzlerin Angela Merkel nach Berlin, dass die Apokalypse der natürliche Zustand des Lebens, der Welt, des Universums, des Etwas ist. Jetzt ist die Apokalypse, Frau Kanzlerin. Das ist es, worin wir seit Jahrmilliarden leben. Und in dieser furchtbaren, undurchdringbaren Dunkelheit sind selbst die Vögel total verwirrt und fliegen auf ihre Nester zurück. Und dann wird es ganz still. Alles Lebende verstummt. Bewegen sich jetzt die Berge? Fällt uns der Himmel auf den Kopf? Oder stürzt die Erde ein? Wir sehen sie auf unser irdisches Leben oder Erde. Ein Wunsch in uns immer so zu leben, in einem Tag und in den nächsten, wo man nicht immer darüber denken müssen, dass alles Lebens- und Todfrage sind. Obwohl in unserer Realität ist jeder Moment alles eine Frage von Lebens und Tod. Wir leben in einem unheimlich hochzivilisierten Verhältnis, in einem absolut von uns geschaffenen Welt. Deswegen wir verlieren den direkten Kontakt mit der realen Welt. Eben das war das Ziel von der Menschheit. Nicht immer wie in der tierischen Welt. Nicht in jedem Moment darauf zu passen, wo kommt eine Gefahr, wo ist etwas zum Essen, wo kann ich wenigstens kurz schlafen. Aber das Leben funktioniert gar nicht so, als wir leben in dieser zivilisierten Welt. Aber für mich dieser direkte Kontakt nie verloren ist. Das ist kein Armenfilter, nicht? Also wenigstens nicht in der Budapester Sinne. Aber hier herrscht wirklich eine schwierige Atmosphäre immer. Also ein solcher Spaziergang war in dieser Kleidung nicht möglich. Oder möglich, nur gefährlich. Vielleicht tagsüber nicht, wie das überall ist, aber ja, in der Nacht, das war unmöglich, hier zu spazieren oder was. Als ich zu diesem Gespräch kam, in jeder Minute war ich ihm bewusst, dass in der nächsten Minute mit mir konnte ein absolut Schreckliches passieren und in diesem Moment musste ich auch daran denken, dass was eben in Richtung Saporischia passiert, auch was nach dem oder vor dem italienischen Wahl, was kommt jetzt in unserem Deutschland, in unserem übrigens, weil ich auch halb Deutsch bin. Und das ist wirklich eine Frage von Lebens und Tod. Die Frage von Lebens und Tod, das ist jetzt schon etwas. Krosno-Horkai geht die Meschter Straße entlang und biegt rechts in die Bukreta Uzor ein. Gut. Er betrachtet die Häuser. Er beobachtet zwei Männer, die vor einem Haus mit Gaskanistern hantieren. Jetzt kommt eine wichtige Phase in der ungarischen Geschichte, wie in ganzen Europa. Der Gas, nämlich. Die sind Gas, kleine Gas, wie heißt es? Kanistern, ja. Die sind wahrscheinlich Leute, Arbeiter, die wechseln. Sehen Sie diese alte Dame? Von einem vergitterten Balkon im Erdgeschoss des Mietshauses sieht eine alte Frau den beiden Arbeitern zu. Also von hier, von ihr, beginnt der 8. Bezirk. Also sie wechseln wegen der Heizung etwas Billigeres. Maschine oder weiß nicht, was kann diese alte Lady da machen mit solchen Energiepreisen. Also das ist fast unmöglich, das zu bezahlen ab Herbst. Ja. Die Strompreise sind auch sehr problematisch. Besonders in Osteuropa, wo so viele sehr arme Leute lebt. Und als ich den schönsten Weg für die Leser zeigen möchte mit meinen Büchern, in diesem Fall kann ich nicht verschweigen, dass dieser direkte Kontakt aber existiert, auch wenn wir, also wo die Gefahren gebremst sind. Das ist eine große Sache für die menschliche Geschichte, okay. Aber das bedeutet nicht, dass die nächsten Momente bleibt es so. Er sah sich als Schutz und hilfloses Opfer der schwankenden Erdkruste. Die Spanne von seiner Geburt bis zu seinem Tod verlor sich im stummen Kampf herabstürzender Ozeane und aufsteigender Gebirge. Hier zum Beispiel, in diesem Haus. Obwohl, die sind absolut keine Arbeiter, die hier wohnten. Aber wenn Sie ein bisschen hineingucken, zum Beispiel diese Vierhang, ja. Da, das verrät alles. Krosno-Horkai dringt tiefer in den 8. Bezirk vor. Er blickt hinüber zu einem Mietshaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite und liest die Zeichen eines mit einem Holzverschlag und einem zerrissenen Vorhang verbarrikadierten Balkons. Armut, Hoffnungslosigkeit, Überflüssigkeit, eine überflüssige Vergangenheit. Absolut kalte Hoffnungen, ausgeschöpfte Fantasie, nur Leben bis zum nächsten Abendmahl. Und besonders traurig, zum Beispiel ein solcher Schilder zu sehen. Ja? Er betrachtet das Schild, das vor der leerstehenden Ladenwohnung im Erdgeschoss des Hauses hängt. Hier war etwas. Also jemand wollte hier etwas, ein kleines Geschäft nur. Aber, Entschuldigung, Sie sind langsam ebenso traurig als ich. Und schon meinte er auch unter seinem feisten Körper, das feine Beben zu spüren, das vielleicht ein Vorzeichen des nächsten Meereseinbruchs war. Eine Mahnung gewissermaßen zur ganz vergeblichen Flucht, deren Zwang auch er sich nicht würde entziehen können. Was für eine Empfindlichkeit habe ich. Ich bin sehr empfindlich. Sie gehen weiter, als ich da bleibe auf der Straße, weil ich kann nicht weitergehen, weil ich sah eine Szene oder ein Mensch auf der Bürgersteig oder ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt keine Erklärung und gute Definition, was für eine Empfindlichkeit. Sicher nicht romantisch. Er würde vorwärts hasten müssen mit der ganzen unheimlichen und kopflosen Herrschar der wilden Horden aus Hirschen, Bären, Hasen, Rehen, Ratten, Insekten und Echsen, Hunden und Menschen. Lauter ziellose und sinnlose Leben auf dem Weg in den gemeinsamen und unfasslichen Untergang. Eine Mutter in der 8. Bezirk. Meine so herzerreißend, diese schmalen Beine mit diesen Kleinkindern, mit Eiscreme. Wissen Sie, das ist so traurig. Oh, Entschuldigung. Krasnohorkai sitzt an der nordwestlich des Orzi-Parks verlaufenden Korani Chandor Utsa mit einer Flasche Coca-Cola vor einem Bistro und blickt einer jungen Frau hinterher, die ihr Baby in einem Tuch vor sich trägt. Was für eine Zukunft hatte dieses Baby oder diese Frau mit dem Baby? 200 Kilometer herrscht ein, tobt ein Krieg. Hier, diese Seite, westlich von dieser Grenze, tobt eine Panik. Immer mehr. Eine absolut irdische Brutalität. Also, das ist schwierig, normal zu bleiben, wenn man das nicht zurückbinden kann. Und ich kann das nicht. Als ob ich ohne Haut leben würde. Ja? Es gibt nichts, was mich schützen könnte. Und noch etwas. Die Kunst bedeutete für mich immer das Wichtigste für mein Leben. Unabhängig davon, ob ich Dostojewski oder Kafka las oder Johann Sebastian Bach Musik gehört. Und dieses ganz neblige Gebiet, also die Kunst, war immer vielleicht der einzige wichtige und einzige sichere Punkt in meinem Leben. Vielleicht deswegen machte ich nicht anders als Kunst. Krasnohorkai erzählt von seiner Bewunderung für Dostojewski und Franz Kafka. Für die Musik Johann Sebastian Bachs, deren makellose Erhabenheit in seinem Roman Herrscht 07769 schließlich Florian Herrschts Angst vor der Apokalypse relativiert und ihm die Gewissheit der Existenz eines Reiches schenkt, das ungleich größer ist als das Universum und dessen Wirklichkeit sich dem wissenschaftlichen Verstand entzieht. Krasnohorkai erzählt von seiner Bewunderung für Herman Melville, der ebenfalls an jene Grenze der Wahrnehmung vorgedrungen sei, an der sich dieses andere Reich dem Künstler offenbare. Die Kunst ist ein Method oder ein Weg, wodurch wir auf diese Grenze erreichen können, woher man sicher sehen kann, dass ein anderes Imperium, anderes Reich, ein ganz anderes Reich, wirklich existiert. Es ist möglich, dass dieses Reich ist unbegreiflich, erschreckend. Es ist nicht sicher, dass dieses Reich ist schön. Das ist kein der Himmel in der katholischen Sinne. Wir haben keine Ahnung, auch nicht, wenn wir erreichen diese Grenze durch Johann Sebastian Musik, durch Leonardos Malerei, durch Homeros, Ilias. Das ist eine übermenschliche Sache. Etwas, wofür lohnt es sich zu leben. Unabhängig davon, dass eventuell auf dieser Grenze zu sein, sehr gefährlich sein kann. Die neue Musik von unserer Zeitalter. Besser daran gewöhnen. Ich denke manchmal, dass ich gehöre lieber zu Ihnen, also Melville, Bach, Homer und so weiter, als zu meinen Zeitkameraden. Ich gehöre nicht wirklich zu diesem Leben oder Lebensform, als wir jetzt leben. Verstehen Sie das? So, nun schlabbere. Was Feines, rief Eschdicke mit bebender Stimme und drückte den Kopf der Katze kräftig in die Milch. Vergebens versuchte die Katze freizukommen. Und als begriffe sie, dass weiterer Kampf keinen Sinn hatte, bewegte sie sich nicht mehr, sodass das Kind, als es sie endlich losließ, nicht wusste, ob sie erstickt war oder sich nur verstellte. Denn so wie die Katze langgestreckt neben dem Napf lag, sah sie aus, als sei schon alles Leben aus ihr gewichen. Sie nahm die im Krampf erstarrte Katze auf und schlug glücklich und stolz den Weg zum Kanal ein. Denn ihre Instinkte sagten ihr, dort werde sie ihren Bruder treffen. Was der für ein Gesicht machen wird, stellte Eschdicke sich vor, wenn sie, den inzwischen kalten Kadaver in den Händen, vor ihn träte. In einer der berührendsten Szenen von Satans Tango vergiftet das Mädchen Eschdicke ihre Katze und läuft mit dem toten Tier zum Kanal am Rande des Dorfes. Im Morgengrauen schluckt sie dann selbst das Rattengift. Ja, sagte sie leise zu sich. Die Engel sehen und verstehen das. Sie empfand einen inneren Frieden und selbst die Bäume, der Weg, der Regen und die Nacht strömten Ruhe aus. Sie hatte keinen Grund, beunruhigt zu sein. Sie wusste ja, ihre Engel waren schon unterwegs, sie zu holen. Ich wollte nur ein Buch schreiben und fertig. Ich wollte eigentlich gar nichts sein. Ich möchte gar kein Schriftsteller oder Maler oder Komponist sein. Ich möchte nichts, niemand sein. Lauter ziellose Leben auf dem Weg in den Untergang. Der ungarische Schriftsteller Laszlo Krasznahorkai. Ein Feature von Thomas David. Es sprachen Daniel Rotaug, Daniel Berger und Karl Bruchhäuser. Laszlo Krasznahorkais Lesung aus Satans Tango mit freundlicher Genehmigung der Library of Congress Washington. Technische Realisation Gerd Nisken. Regieassistenz Juli Grotka. Regie Axel Pleuser. Redaktion Leslie Rosin und Adrian Winkler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem ORF 2023.